Gamerscore, ein Podcast über Videospiele. Naja, unser Zeug halt. User joined your channel. User joined your channel. Microphone activated. Der Mitzwanziger Tim liebt Games, Filme, TV-Serien und all solches Gedöns. Der selbsternannte Dark Souls-Fanboy ist Schreiberling bei gameswelt.de und geekkeller.de. Er duscht gerne nackt und ist bei Twitter als der Timster unterwegs. Mit knackigen 25 Jahren steht Julian mitten im Leben. Er lebt lange Abende vor dem PC, kann sich nichts Schöneres vorstellen, als Batman-Comics mit seiner Seelenverwandten zu lesen und würde gerne eine Videogameshow im Fernsehen moderieren. Momentan ist er Chefredakteur bei den unabhängigen Spieletestern und ist in Spielen und auf Twitter unter Sörbelberg zu erreichen. Willkommen zu Gamerscore Ausgabe Nummer 8. Julian, wie war die Gamescom? Die Gamescom war wie jedes Jahr ein absolutes Highlight für mich. Immer schön, die ganzen Gesichter zu sehen, mit Leuten zu quatschen und selbstredend die ganzen geilen Spiele zu zocken. Mein absolutes Top-Erlebnis war da Arkham Knight im Pressebereich. Während ich mit dem Produzent über das Spiel ein bisschen geschnackt habe, er mir ein bisschen was verraten hat, bei dem ich auch versprochen habe, nein, das sage ich nicht weiter. Was war denn dein persönliches coolstes Erlebnis? Das coolste Erlebnis war wohl, dass wir einige Hörer getroffen haben, finde ich. Das hat uns bestärkt, hat uns motiviert und auch natürlich sehr gefreut. Dann habe ich The Witcher sehr gefeiert, The Witcher 3 natürlich, Bloodborne, ich wäre kein Souls-Fanboy, wenn ich das nicht erwähnen würde, und Halo, The Master Chief Collection. Die drei Sachen waren so meine Spiele-Highlights von der Gamescom. Ja, war schon eine sehr gelungene Veranstaltung und habe auch viele schöne Eindrücke mitgenommen. Und ich hoffe, alle, die da waren, hatten eine schöne Zeit. Oh, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Außer sie waren am Wochenende da. Ich habe nämlich gehört, da waren bis zu 330.000 Leute vor Ort. Da stelle ich mir dann doch ein bisschen unschön vor. Das ist dann so eine Mischung aus Puma-Geruch, zu engen Räumen und Menschen, die wahrscheinlich Mordgelüste dann bekommen. Das mag sein, deswegen sollte man wirklich gucken, an welchen Terminen, an welchen Tagen man hingeht, wenn man denn keinen Presse- oder Fachbesucherausweis hat, dass man da so versucht, dann nicht irgendwie am Samstag hinzugehen. Oder ich stelle mir das nur vor, ne? Du bist da bei Far Cry 4 und dann stehen da ja irgendwie ab hier 180 Minuten bis nach Kripyojat, ich habe es vergessen, wie der Hügel heißt, und dann, oder? Ich habe Kriat, weiß noch, oder? Kriat, oh, Kriat kann ja sein. Ich stand damals immer vor Jahrzehnten dann in der Reihe und dachte mir so, wenn ich jetzt den vor mir ganz einfach mal so hier oben in den Hals reinkneife und einen Nerv abklemme, wie sie es mal bei Star Trek gezeigt haben, kann ich ja schon mal direkt wieder eins vorgehen. Und das ging dann so weiter im Kopf und dann habe ich ja auch schnell die Zeit rumbekommen. Ja, warst du dann nicht frustriert, als du dann spätestens eine Woche später dann auch das, was du gesehen hast, auch im Internet in guter Qualität gefunden hast? Ja, das stimmt. Das hatte immer so einen bitteren Beigeschmack, wenn man sich gerade nur für Trailer oder Vorstellungen angestellt hat. Das weiß man ja manchmal auch gar nicht, ja, ob man es jetzt anspielen darf oder ob man jetzt nur irgendwie so eine Präsentation kriegt. Angepisst wäre ich ja, wenn ich mich da anstellen würde und dann, ich meine, ich war ja noch nie ohne Presseausweis da tatsächlich, zum Glück. Oh, und, Mister Bescheiden. Mister Wichtig. Du bist wohl der Sohn des Bürgermeisters. Natürlich. Nee, dann wäre ich angepisst, wenn es dann wirklich nur ein Trailer ist. So, wenn du schon nicht selber anspielen darfst, dann soll da wenigstens jemand sitzen und live spielen, sodass du auch sehen kannst, okay, das ist jetzt nicht vorgerendert oder irgendein Video, sondern live. Das stimmt. Und wo wir auch gerade bei Mr. Bescheiden sind, was ich immer sehr lustig finde, aber auch immer ein ganz klein bisschen denke, so, oh, gleich kriege ich wahrscheinlich auf die Fresse, wenn man mit seinen Presseausweisen und seinen Fast-Tickets und Lane-Kram wedelt. Das hatte ich denn nämlich wieder bei Arkham Knight. Das wollte ich mir noch auf dem Showfloor ansehen, weil ich eigentlich dachte, da könnte man das auch anzocken, wo wir nämlich gerade dabei sind und nicht nur angucken. Es war aber nur ein Trailer da. Und ich bin dann am Nachmittag noch dahin, habe dann mit meinem Bändchen gewedelt und bin dann quasi in so eine Fast-Lane gekommen, so als Einziger. Während ich links an ganz vielen Leuten vorbeigegangen bin, die schon seit Stunden anstanden und mich nur so anguckten, als würden sie mich gleich auseinandernehmen. Das war bei mir exakt genauso, sogar bei dem gleichen Titel. Ich habe nämlich versäumt, mir einen Termin machen zu lassen für Batman Und da hatte ich halt noch, genau wie du, diesen Fastpass für die Uborna-Sachen. Und dann habe ich gedacht, ach, dann machst du das mal eben. Und das ist schon ein komisches Gefühl. Ich hatte es mal im Heidepark Soltau, das ist halt ein Freizeitvergnügungspark im Norden. Ja. Hm. Und da gab es auch eine Zeit lang diese Fastpasses und das war sehr voll an dem Tag. Sehr geiles Wetter, aber wie gesagt, sehr voll. Und haben wir uns die für 15 Euro gekauft. Mittlerweile gibt es die auch nicht mehr. Und du kannst du dreimal halt komplett nach vorne an die Schlange. Und du wirst gehasst. Oh, Akkultiv. Schön. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe jetzt auch eine ganz kleine Anekdote dazu. Das war vor 2 oder 3 Jahren. Da haben sie Infamous 2 vor, Infamous, Quatsch, wie heißt das andere? Das Spiel, was, Prototype 2. Und da haben sie es so schlau geregelt, dass Leute mit Fastpässen einfach durch die Schlange durchgehen mussten, wo die ganzen Leute schon standen. Und dann sind wir halt da an dem Schildchen, von wegen hier, ab hier, 3 Monde warten. Und ja, dann habe ich halt mit dem Ding gewedelt und die haben gesagt, ja, kommen Sie einfach durch. Und jetzt dränge dich mal durch schwitzende, wütende Nerds durch, die da seit 2 Stunden stehen, weil sie ein Spiel sehen möchten. Und dann kommt da so eine kleine Poperze wie ich, die unbedingt das Spiel sehen möchte, was mich gar nicht so groß interessiert hat, nur weil ich Mr. Wichtig auf meinem Ausweis stehen hatte. Mir wurden tatsächlich sehr unnette Dinge in den Kopf geworfen. Das ist kein Scherz. Also wirklich passiert. Und zu Recht. Ich hatte echt Angst, dass wirklich, ich hatte wirklich ein bisschen Bammel, dass mir da gleich einer voll ins Gesicht schlägt, weil die mich teilweise richtig aggressiv angeschaut haben und wie gesagt, also gerne haben sie auch sehr unnette Dinge gesagt. Ja, ich glaube, da kann man schon Angst bekommen. Die Gamescom ist dafür bekannt, es wird ja danach immer gesagt, oh, es ist gar nichts passiert und so viele Menschen aufeinander und keine Gewalt und so weiter. Dabei spielen die doch alle diese Killerspiele und man sieht aber, wie haarscharf du vor ein Zertrümmern des Nasenbeins standest. Ja, das ist wirklich krass. Ich muss sagen, ich habe immer ein ganz klein bisschen Schiss davor, mich in eine Menge zu stellen, wenn Kram fliegt, denn die Leute wären ja total bekloppt bei, oder? Ja, auch bekloppt dabei, weil Kram fliegt und Nasenbeine brechen, wird man beim ersten Titel von Rund oder Schund heute. Rund oder Schund. Nach dieser eleganten Überleitung fangen wir jetzt doch an mit Madden NFL 15. Julian, kennst du dich mit American Football aus? Nein, ich bin immer verwundert, dass es Football heißt, der Fußball. Aber auf der anderen Seite, in Deutschland wird ja der einzige richtige Football gespielt. Und kennst du eigentlich den großen Unterschied zwischen American Football und deutschem Fußball? Also mal davon ab, dass das bei uns mit den Füßen gespielt wird. Die haben ein Ei und wir haben einen Ball. Ja, das auch. Aber bei uns wird Fußball mit echten Männern gespielt. Ja, American Football wird auch, glaube ich, mit irgendwie hochgezüchteten Tieren oder Kampfmonstern Tieren gespielt, ja. Also richtigen Hühnen, die angezogen sind wie Orks in einem Fantasy-Rollenspiel. Stimmt, das ist wirklich ein guter Vergleich. Da erinnern sich auch so ein bisschen an die Herr der Ringe-Orks. Das Lustige ist, die reden ja auch so ein bisschen so ähnlich und grunzen auch so in Interviews. Ja, es driftet jetzt langsam in so eine beleidigende Richtung. Ach, werden die eh niemals hören, die ganzen NFL-Spieler? Von daher mache ich mir da jetzt mal keine Sorgen. Doch, die sind dafür bekannt, dass die Gamerscore hören. Oh, dann Grüße an die NFL-Spieler da draußen, die wahrscheinlich gerade Deutsch lernen, um diesen tollen Podcast zu hören. Kannst du einen einzigen nennen? Also Madden, ja, John Madden. Ja gut, den hätte ich, obwohl das ist doch gar kein, der hat bestimmt mal gespielt, ne? Aber das ist ja der Gründer von dem Ganzen, der hat das doch alles hochgezogen, soweit ich weiß. Der ist immer noch der Lead Programmer bei Madden NFL 15. Jetzt ernsthaft? Nein, natürlich nicht, Alter. Ja, hätte sein können, also gut. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Madden NFL 15 sieht sehr schön aus und ich habe bis heute die Regeln von Football nicht verstanden. Ja, es fällt mir auch schwer. Ich habe auch, bevor ich das Spiel gespielt habe, auch mir seitenweise Regelwerk durchgelesen. Das ist wirklich immer noch sehr komplex und schwer zu verstehen. Deswegen ist wahrscheinlich diese Sportart in Europa auch noch recht unpopulär. Aber ich finde sie trotzdem sehr faszinierend und ja, den Reiz daran kann ich schon verstehen, weil es ist halt ein sehr, sehr schneller Sport, sehr taktisch, sehr brutal. Es passiert also viel und es fallen auch viele Tore und Punkte, was ja beim echten Fußball in Deutschland nicht der Fall ist, deswegen ich Fußball auch oft ein bisschen langweilig finde. Und der Amerikaner ist deshalb da ja auch so ein bisschen abgeneigt, weil halt es kann schon mal sein, dass ein 90-minütiges Spiel 0-0 ausgeht. Und das ist bei American Football fast unmöglich. Ja, das stimmt. Also da sind ja so Scores von 118 zu 96 oder sowas ganz normal. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, und wie gesagt, es liegt wahrscheinlich daran, dass ich einfach vielleicht wirklich die zu dumm bin, diese Regeln zu verstehen. Aber wenn ich Madden spiele, sorgt das dafür, dass wenn ich den Ball habe, für 1 bis 2 Sekunden ins Spielfeld laufen kann, bis dann abgepfiffen wird und sich alle wieder irgendwie hinstellen und umarmen. Ich habe es, wie gesagt, wirklich nicht verstanden, das Spiel. Ja, das sprichst du auch schon richtig an. Also als Einsteiger hat man wirklich keine Chance. Man muss sich mit dem Sport auskennen und man muss sich am besten auch schon mit der Spielereihe auskennen. Das Ganze ist auch komplett nur in Englisch. Also es gibt auch gar keine deutsche Version. Es gibt zwar eine deutsche Verpackung, aber das Spiel an sich ist halt nur in Englisch. Naja, was willst Also du auch auch großartig synchronisieren, ne? genau das wollte ich auch sagen. Die meisten Brrr. Begriffe, ja, gut. Hat, hat, von daher passt es schon, dass das auf Englisch ist. Ja, zumal die Begriffe ja alles Touchdown und sowas, das kannst du ja nicht übersetzen, weil es das halt auch in Deutschland Touchdown heißt, wenn hier Football gespielt wird. Ja. Ja, das letzte Madden habe ich auch gespielt, da war die grafische Umsetzung zwar nicht schlecht, aber jetzt in NFL 15 ist doch ein deutlicher Sprung erkennbar. Und gerade die Details an den Trikots, an den Gesichtern und der Rasen und die Beleuchtung im Stadion, das sieht richtig, richtig schick aus, sieht hervorragend aus. Kannst du mir zustimmen, oder? Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu. Also grafisch, ich meine, es ist jetzt auch nicht so die Überraschung, denn EA Sports bzw. EA, die geben ja immer sehr viel Wert darauf, dass auch FIFA, ich meine, das neueste FIFA von letztem Jahr, das sah ja auch sehr schick aus. Ich bin mir sicher, dass auch FIFA 15 nochmal einen kleinen Sprung machen wird. Die Spiele sehen einfach immer super gut aus. Das liegt aber auch daran, dass sie Lizenzen haben. Die laden sich teilweise Spiele ein, damit sie die, also Motion Capturing, damit sie den Spiel übertragen können. Pipapo, von daher, ja, definitiv kann ich dir zustimmen. Genau. Und im Vorgänger gab es halt so einen Kritikpunkt, den habe ich selber nicht feststellen können, aber der fiel ganz häufig, nämlich dass die Verteidigung, also die Defense, konnte vernachlässigt werden. Also es wird ja immer zugweise gespielt. Manchmal bist du in der Offensive, mal in der Defensive. Und als defensive Mannschaft, das war meistens vernachlässigbar, ob du da gut oder schlecht spielst. Wurde nun behoben, denn jetzt ist eine gute Defense durchaus wichtig. Das war im Vorgänger noch nicht so. Ja, dann gibt es wieder zig Anpassungsoptionen. Also du kannst ausführliche Tutorials machen. Du kannst wirklich über eine Stunde Tutorials spielen und die ganzen Spielzüge dir aneignen und die ganzen Steuerungsmöglichkeiten. Das ist wirklich gut gemacht, dass du, wenn du noch nie einen Madden-Teil gespielt hast, dass du schon daran geführt wirst, aber du musst wirklich die Football-Regeln kennen. Also, oder zumindest einigermaßen wissen, was du da überhaupt tust. Dann gibt es natürlich wieder haufenweise Taktik- und Planungsmöglichkeiten. Dafür sind die EA-Titel ja auch bekannt. Und gerade bei so einem taktikorientierten Spiel wie Madden oder wie Football generell ist es natürlich wichtig und das wird auch vollkommen ausgereizt von dem Spiel. Dann ist das Ultimate Team, dieser Modus, den es auch schon in FIFA 14 gab. Das heißt, die Spieler sammeln und tauschen ja Spieler, ähnlich wie in so ein Sammelkartenspiel. Und den gibt es auch bei NFL, was natürlich wieder richtig viel Spaß macht. Also Kollege Chris ist ja wirklich total begeistert von diesem Ultimate Team-Modus in FIFA. Er war regelrecht süchtig danach. Und das ist auf jeden Fall so ein Reiz, wo man sich freuen kann, dass es mit drin ist. Dann tolle Animationen und Physik ist natürlich auch wieder drin. Ist auch ganz wichtig, weil die ja immer gegeneinander krachen, die ganzen Spieler. Und die Stimmung ist wirklich großartig eingefangen. Gerade wenn das Stadion festlich beleuchtet ist und die Fans ausrasten und das Spiel spektakulär beginnt, dann kommt wirklich so eine Super Bowl-Atmosphäre auf. Also wenn Nee, in das hat Deutschland. mir auch sehr, sehr gut gefallen. Sorry, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Aber ich finde auch dieses wieder ein Punkt, genau wie die Grafik, das macht EA Sports, setzt es auch immer super um, diese Stadionatmosphäre in seinen Sporttiteln. Ja, meistens. Ich erinnere mich an frühere FIFA-Titel, da war das so ein bisschen hölzern, da war das Stadion, also das Publikum war sehr, sehr hölzern und sah jeder dritte Typi sah gleich aus und das war alles so ein bisschen trist, aber in den neueren Titeln, das kriegen die wirklich super hin, da stimme ich dir zu. Abschließend möchte ich sagen, also gerade wenn man sich nicht für Football interessiert, möchte man bestimmt jetzt nicht stundenlang zuhören, wie wir darüber schwadronieren, aber für Fans des Vorgängers ist das auf jeden Fall Pflicht. Madden NFL 15 ist wirklich ein sehr, sehr feines Spiel und es hat genau die Schönheitskorrekturen und Neuerungen bekommen, die den Kauf rechtfertigen gegenüber dem Vorgänger. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und da kann sich, glaube ich, jeder Football-Fan freuen oder Leute, die es noch werden wollen. Aber vorher, wer die Faszination erleben möchte und vielleicht Madden mal spielen möchte, auf jeden Fall vorher viel Regelwerk pauken. Anders geht's leider nicht. Ja, da ich die Aufmerksamkeitsspanne von einer Garnele habe, die gerade irgendwo gegengeschwommen ist, kann ich mit Regelwerken und Tutorials wenig anfangen. Ich stürze mich immer direkt ins Spiel. Das ist wahrscheinlich ein großer Fehler von mir. An dieser Stelle möchte ich deswegen einfach nur zustimmen, ohne großartig meinen eigenen Stempel aufzudrücken, da ich bei dem Spiel leider teilweise sehr krass verloren war. Ja, krass verlieren kann man sich auch in U-Bahn-Stationen, besonders in der Moskauer Metro. Ostrowie. Julian, hast du damals Metro 2033 und Metro Last Light gespielt? Weißt du, Tim, ich glaube, es geht dich gar nichts an, was ich damals so gemacht habe. Du bist heute ganz schön auf Krawall aus, kann das sein? Ich bin immer auf Krawall aus, ist dir wahrscheinlich noch nie aufgefallen, weil du einfach zu blöd bist, das zu verstehen. Nein, Quatsch. Also Metro 2033 und Metro Last Light basieren ja beide, und ich hoffe, ich sage jetzt nicht was komplett Falsches, auf einem Roman von... Das ist korrekt. Der ist übrigens sehr gut, der lohnt sich wirklich zu lesen. Ja, ich habe ihn nicht gelesen. Aber ja, auf jeden Fall basieren die auf Romanen. Ich finde, das merkt man aber auch, weil die Geschichte sehr schön präsentiert wird, besonders in Last Light, denn zwischen den Spieleabschnitten hat man immer sehr viele Einschümer, wo es eben in Zwischensequenzen die Geschichte vorangeht, aber man auch so mit seinen Kollegen redet, in Stripclubs geht und Brüste sieht. Das war so mein Highlight des Spiels. Nein, Quatsch. Ja, du greifst ein bisschen voraus. Das ist natürlich, sind natürlich beides Ego-Shooter, die schon für die letzte Konsolengeneration und den PC erschienen sind. Und spielen hauptsächlich in der verlassenen Metro. Die Oberfläche ist so ziemlich nuklear verseucht, kann man das so sagen? Die ist auf jeden Fall sehr lebensfeindlich. Waren es Atombomben? Ich möchte Atombomben sagen. Ich meine, das ist nach einem Atomkrieg. 100 Euro auf Atombomben. Und genau, und deswegen können sie auch nur in die Oberfläche gehen, wenn sie eben die Masken anhaben. Und auch dann haben sie also so bestimmte Atemschutzmasken, damit sie eben nicht die ganzen radioaktiven Abfall, der in der Luft schwebt, einatmen. Und das dann auch nur für Minuten am Stück. Und Mutanten laufen draußen rum. Das stimmt, so kleine süße Mutanten. Und deswegen heißt es eben auch Metro, weil es hauptsächlich im russischen Untergrund spielt. Genau, und das Ganze kam, wie gesagt, schon mal raus, deswegen wollte ich da nicht ganz so viel drüber Worte verlieren noch. Aber jetzt ist das Ganze ja in einer aufgehübschten Version, nämlich als Metro Redux rausgekommen. Das beinhaltet beide Titel und haben jetzt auf der Xbox One habe ich es gespielt und auf der PS4. Da sind beide Titel, wie gesagt, drin und es hat beides 60 Frames. Es läuft sehr flüssig. Es sieht wirklich sehr hübsch aus. Ich hab's vorher auf der 360 gespielt. Sieht jetzt wirklich deutlich hübscher aus. Und das macht wirklich Spaß, das jetzt nochmal zu erleben. Es sieht immer noch sehr, sehr, sehr, sehr gut aus. Gerade der erste Teil, der auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, profitiert da sehr von der Grafikpower der neueren Konsolen. Also ich mochte die Titel sowieso schon, aber jetzt nochmal in schönerer Fassung macht das nochmal mehr Spaß. Es ist sehr atmosphärisch. Die Animationen sind teilweise zwar ein bisschen hölzern und die Gesichter sehen auch nicht immer so lebendig aus, aber generell sieht es optisch sehr hübsch aus und die Atmosphäre ist der Killer. Diese bedrückende Atmosphäre und das Dreckige und dann, dass du auf die Munition sehr Acht geben musst und dass die Munition ja auch Zahlungsmittel ist. Das fand ich auch ein super Stilmittel. Oh, das ist ein sehr cooles Element, was einfach dafür sorgt, dass man wirklich dreimal überlegt, ob man seine Munition jetzt rausballert oder doch eventuell sich einen anderen Weg sucht, so ein Level abzuschließen. Also ich bin sehr angetan von dem Spiel oder von den Spielen in diesem Paket. Ein paar komische Sachen gibt es zum Beispiel, dass du, wenn du ein Spiel gestartet hast, kannst du nicht wieder ins Hauptmenü zurück, um das andere weiterzuspielen. Da frage ich mich so, muss das denn heutzutage sein? Du musst wirklich dann das Spiel komplett beenden und dann nochmal neu starten, um dann den anderen Titel auszuwählen. Ja, ich finde ja aber, dass man den Entwicklern 4A Games trotzdem zugutehalten kann, dass sie hier wirklich nicht, wie es ja leider von vielen Publishern gang und gäbe ist, sich einfach gesagt haben, hey, das ist ja HD Remaster mit besseren Texturen, Vollpreis, zack. Sondern 40 Euro beide Titel und sie sind wirklich hingegangen, haben den ersten Teil komplett in der neuen Engine aufbereitet, neue Lichteffekte drauf gemacht, die Modelle überarbeitet, neue Waffen eingefügt, hier ein bisschen dran geschraubt, ein paar Bugs entfernt. Also sie haben wirklich sehr, sehr viel dran gemacht und für den Preis ist es wirklich, kann man gar nicht meckern, wenn man auf diese Art Spiel steht. Das stimmt, absolut. Für mich ist das eines der besten Singleplayer-Ego-Shooter überhaupt. Ja, definitiv. So, sind wir uns mal einig. Punkt. Ich glaube, das können wir auch so stehen lassen. Wo die Preispolitik nicht ganz so stimmt, aber das Spiel wirklich großartig dahinter ist und ich glaube, so ziemlich jeder das Spiel abfeiert, ist natürlich Diablo 3 Ultimate Evil Edition für PlayStation 4 und Xbox One. Jetzt bei ihrem Videospielhändler ihres Vertrauens. Genau, du hast sogar das Reaper of Souls vergessen. Das ist doch ganz, ganz, ganz, ganz, ganz wichtig. Oh, steht das dabei? Ich dachte, es ist nur Diablo 3 Ultimate Evil Edition. Okay. Nee, es heißt tatsächlich Diablo 3 Reaper of Souls. Ultimate Edition. No one can stop death. Der Trailer ist mir so krass in Erinnerung geblieben, als sie ihn damals rausgebracht haben. Halt für Reaper of Souls. Deswegen habe ich jetzt mal direkt im Kopf. Also sorry für die stimmliche Einlage. Reaper of Souls Ultimate Evil Edition. Tim, sag mal was dazu. Genau, die Ultimate Evil Edition. Das Hauptspiel ist ja schon auf dem PC ein bisschen länger raus. Das hast du bestimmt auch gespielt. Ich glaube, 2012 ist es erschienen, August 2012. Und dann gab es ja diesen coolen Fehler 37. Und kein Schwein konnte spielen, das weiß ich nur noch. Das war sehr amüsant. Ja, jetzt ist es jedenfalls auch für die Konsolen erschienen. Das beinhaltet das Hauptspiel Diablo 3 Reaper of Souls. Das Hauptspiel Diablo 3 plus die Erweiterung Reaper of Souls. Genau. Mit der neuen Klasse Kreuzritter, der ähnelt so ein bisschen dem Paladin aus Diablo 2 und dem komplett neuen fünften Akt samt Abenteuermodus. Der Abenteuermodus lässt einen nochmal alles ohne Story weggeklicke spielen. Ist so eine Art freies Spiel. Und ein Level Cap gibt's jetzt, der wurde angehoben, ist jetzt 70, also 10 Level statt 60, mehr genau. Statt 60 plus Paragon Level. Da gibt es also unfassbar viel zu tun. Und Abenteuermodus gibt es übrigens neben dem nur freien Spielen, ist eben der Sinn dahinter, dass man sogenannte Aufträge erfüllt, Bounties im Englischen, und zum Beispiel bestimmte Monster jagt, ein Item einsammelt oder anderen Kram macht. Und dafür gibt es als Belohnung dann kleine gelbe Steine, dessen Namen mir gerade entfallen ist, denn ich bin professionell. Und damit kann man sogenannte Rifts öffnen. Und in diesen Rifts finden sich dann zigtausende von Monstern, alle ein bisschen schwerer. Und am Ende so eines Rifts wartet dann immer ein Endgegner auf einen. Und wenn man den besiegt, gibt's richtig nette Gegenstände, mit denen man seinen Charakter ausstatten kann. Das Coole ist, auf der PlayStation 4-Variante dieser Rifts gibt's auch einen Last of Us Rift. Das fand ich sehr lustig. Ich merke gerade, du hast Xbox One-Version gespielt. Ich wollte gerade fragen, ob du das auch so lustig fandst wie ich, aber ich habe davon gehört, es sollen diese Pilz-Zombies, die Klicker und so weiter aus The Last of Us drin vorkommen. Ja, da finde ich's schade, dass ich die One-Version bekommen habe. Ach ja, das sind 15 Minuten, so viel verpasst du dabei nicht. Ich finde die Idee trotzdem lustig, dass man eben hingeht und versucht, die Lizenzen ein bisschen zu vermischen, um eben Spielern einen gewissen Anreiz zu geben, das für die eine oder die andere Konsole eben zu holen. Die hätten ja zum Beispiel die Flood aus Halo auch sehr gut umsetzen können. Die ist ja auch sehr ähnlich der Pilz-Zombies von The Last of Us. Aber ja, haben sie nicht gemacht. Zum Beispiel sowas, ja. Okay. Was mir bei dieser Version auffällt, also erstmal ist ja zu sagen, dass es für die letzte und für diese Konsolengeneration erscheint. Für die letzte kostet es 40 Euro, für die neueste, die PS4 und Xbox One Version 65 Euro, was wirklich happig ist. Es gibt auch keine Chance, den DLC frei zu kaufen, wenn man das Hauptspiel schon hat. Also wenn du jetzt Diablo 3 für die PS3 zum Beispiel hast, kannst du jetzt nicht irgendwie für 10 Euro oder so den DLC erwerben, das Reaper of Soul. Das finde ich wirklich keine nette Preispolitik. Aber ich will gar nicht so viel meckern, das Spiel dahinter ist großartig. Das ist nämlich sehr, sehr komfortabel. Komfortabel A, weil das Übertragen des Save-Games ohne Probleme möglich war über die Konsolengeneration. Und zwar nicht nur die gleiche Art der Konsole, nämlich ich habe Diablo 3 auf der PS3 gespielt und konnte meinen Save ohne Probleme auf die One übertragen. Und das ist doch mal wirklich eine coole, coole Sache. Also jetzt gerade, wenn ich an The Last of Us denke, wo ich meinen PS3-Save nicht für die PS4 Remastered-Fassung nehmen kann, da finde ich es sehr löblich, dass Blizzard das so gelöst hat. Wer sich das nicht vorstellen kann, also Blizzard ist hingegangen, das sind die Entwickler von Diablo 3 und haben ihren eigenen Service, der heißt Battle.net, und diesem Battle.net kann man sich eben mit seinen Konsolen dann einfach einloggen und dann einfach seinen Speicherstand dort hochladen. Das war es schon. Dementsprechend kann man auch eben über dieses Battle.net auf seine Speicherstände zugreifen, auch cross-konsolenmäßig. Und richtig cool, was mir immer ein breites Grinsen ins Gesicht zaubert, ich finde sowas immer sehr cool, diese kleinen Zugeständnis an den Spieler. Und zwar gab es den Blizzard-Ring. wenn man das gemacht hat. Und er hat dann zumindest für Level 1 ist der ein sehr schicker Ring für den Anfang, um ein bisschen extra Damage zu machen, ein bisschen mehr Erfahrung zu kriegen. Cool gemacht. Ja, die verstehen es schon, ihre Fans und Käufer einzulullen. Das auf jeden Fall. Dann komfortabel ist es auch, weil es gibt jetzt den Lehrlingsmodus. Der hat mich wirklich sehr begeistert. Oder Apprentice-Modus, kann man auch sagen. Und zwar sagt der aus, dass jetzt jeder mit jedem spielen kann. Das heißt, egal welches Level du bist, du kannst einen Level 6 Charakter haben, der kann trotzdem mit meinem Level 70 Charakter zusammen spielen. Wird dadurch ermöglicht, dass die Stärke automatisch angepasst wird deiner Figur und der Gegner, dass die Kreaturen für dich, wenn du einen Level 6er hast, schwächer sind als für mich, der ich einen Level 70er Charakter habe, und wir auch dementsprechend die Gegenstände finden. Das heißt, du findest jetzt nicht nur Gegenstände, die für dich erst in 50 Leveln überhaupt tragbar sind, sondern du findest Sachen, die für deine Figur oder für deinen Charakter ideal sind. Und das geht so flott, du kannst auch ganz schnell den Schwierigkeitsgrad runterschrauben, wieder hochschrauben. Das sind alles so Sachen, bei anderen Spielen wünscht man sich das und bei Diablo 3 Reaper of Souls funktioniert das einfach. Und das ganze System hat mich wirklich sehr begeistert. Also es hat auch so gut wie keine Einstiegshürden. Du kannst jedem, der schon mal irgendwie ein Videospiel gespielt hat, einen Controller in die Hand drücken und er versteht das Spiel und kann sofort bei dir einsteigen und es macht super viel Spaß. Hatte ich zwei Freunde da, Controller in die Hand und los geht's mit Looten und Leveln. Einfach nur wunderbar. Das Spiel hat mich wirklich, wirklich sehr begeistert. Bin wieder total süchtig. Obwohl ich die Vorgänger, ich habe so Diablo 3 auf dem PC sogar gespielt und danach nochmal richtig, richtig lange auf der PS3 und bin jetzt wieder auf der One total dabei und immer noch begeistert. Ja, die Konsolenversion finde ich sowieso einen Tick besser als die PC-Version, auch ein bisschen dynamischer, dank dieser Rolle, die du machen kannst, dann Couch-Koop. Das stimmt, das ist echt cool gemacht. Ich finde auch, dass, damit ich auch mal wieder ein bisschen sprechen darf. Entschuldigung, ich finde es auch sehr cool gemacht. Eben dieser Couch-Koop sowieso, das Spiel hat ja diesen Begriff, würde ich gesagt, mittlerweile schon ein bisschen geprägt. Und ja, es ist wirklich, also ich muss dir auch zustimmen, auch wenn es mir ein bisschen wehtut, da ich einfach Diablo 2 damals jahrelang gespielt habe und dafür gesorgt habe, ein sozialer Außenseiter zu werden, dank dem Spiel. Muss ich auch sagen, Diablo 3, gerade jetzt die Ultimate Evil Edition, die fühlt sich ein ganz klein bisschen durchdachter auch als die PC-Version an. Allein, was du gerade schon gesagt hast, die Rollenfunktion ist klasse gemacht. Man kann da sehr schnell aus Situationen rausspringen, in Situationen reinspringen, Gegner auf die Fresse hauen, Zaubern ausweichen und so weiter und so fort. Und gerade eben dieses kooperative Spiel, dass ich einfach einen Freund dazusetzen kann, Controller an die Hand und los geht's, egal welches Level der ist. Es ist super gut durchdacht, super gut gemacht und es macht einen Heidenspaß einfach. Und das Coole ist ja, ich glaube, das hast du gerade nicht erwähnt, man hat ja geteilten Loot, beziehungsweise man sieht ja denselben Loot, der auf dem Boden fällt, also dieselben Gegenstände, aber egal welcher der beiden Charaktere diesen Loot aufnimmt, er wird automatisch dem Charakter zugewiesen, der den Gegenstand mehr gebrauchen kann. Das Spiel guckt dabei einfach, okay, der hat sowieso gerade einen schlechteren Helm am Start, das ist sowieso nicht für seine Klasse gedacht, denn der hat Stärke statt Dexterity drauf, dementsprechend kriegt das jetzt die Dämonenjägerin anstatt der Kreuzritter. Und das ist doch einfach cool, dass das so weit gedacht wird und das so komfortabel gemacht wird. Ja, definitiv. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch wenn das krass subjektiv ist, Diablo 3 Ultimate Evil Edition kann ich jedem empfehlen. Total Pflicht. Egal, ob man nur auf Autorennspiele steht, ob man nur auf Beat'em-ups steht, ob man nur auf Hello Kitty Island Adventure steht. Diablo 3 Ultimate Evil Edition, gerade für Next-Gen-Konsolen, genau, ist für mich auch ein kompletter Pflichttitel. Also wer da gar nichts mit anfangen kann, ist mir irgendwie ein bisschen unheimlich. Also ist mir schon suspekt so. Ja, ich glaube nicht, dass dieser Person nicht Menschen in einem Zimmer sitzt. Dass es solche Menschen gibt, das glaube ich einfach nicht. Das möchte ich nicht glauben. Und sollte es solche Menschen geben, möchte ich auf dieser Welt nicht mehr leben. Da wir so begeistert sind und wir wollen, dass ihr es auch spielt und ihr vielleicht gerade Ebbe im Portemonnaie habt, sind wir so frei und verlosen Diablo 3 Reaper of Souls Ultimate Edition einmal für die Xbox One. Leider keine PS4-Version zu verlosen da, aber Xbox-One-Spieler freuen sich. Letztes Mal hatten wir The Last of Us in der Verlosung. Da fällt mir gerade ein, wir müssen noch auflösen, wer denn The Last of Us gewonnen hat. Wir haben nämlich viele, viele Einsendungen bekommen. Ihr solltet ja uns schreiben an post.gamerscore@gmail.com, warum gerade ihr The Last of Us Remastered für die PlayStation 4 verdient habt. Und da kamen so viele lustige Begründungen. Also das Postfach war überfüllt von witzigen Sachen. Ich musste sehr schmunzeln. Das Ganze habe ich über den Zufallsgenerator random.org ausgelost, aber die Begründung war auch ziemlich lustig. Die lautete nämlich nur, Ich verdiene The Last of Us, weil ich euch sonst verprügel. Geschrieben hat das Jonas W. aus Altenburg und herzlichen Glückwunsch, Jonas. Du hast The Last of Us für die PlayStation 4 gewonnen. Viel Spaß damit schon mal. Herzlichen Glückwunsch. Aber die Xbox One-Besitzer unter euch grämen sich nicht, sondern freuen sich jetzt über die Chance, Diablo 3 für die Xbox One zu gewinnen. Was müssen die Leute denn dafür machen, Tim, dass sie das Spiel gewinnen dürfen, können, tun? Weil ich das letzte Mal so lustig fand, diese Begründung zu lesen, würde ich das Gleiche nochmal von euch verlangen. Warum verdient ihr Diablo 3 für die Xbox One? Warum solltet gerade ihr es bekommen? Schickt es an post.gamerscore@gmail.com. Und beim nächsten Mal erfahrt ihr, ob ihr sie gewonnen habt oder nicht. Es steht aber auch nochmal unter dem Podcast auf unabhängige-tester.de. Wir wünschen euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg bei der Teilnahme. Hoffentlich fällt euch was ganz mega Lustiges ein, damit ihr auch würdig seid, dem Fürst der Hölle gegenüberzutreten. Ja, den Höllenfürst haben wir jetzt zwar nicht zu Gast, dafür aber jemanden, der fast genauso lustig ist. Los geht's mit Megaster. Ey, das klappt super. Ja, das ist ein geiler Einstieg, oder? Willkommen zum Der war noch besser als der davor, ja. Ja. Fabian kann ja einfach anmoderieren. Dann passt das schon. Nee, das konnte ich noch nie. Das konntest du noch nie? Nee, aber Druck ist. Du warst doch mal bei Giga, oder? Ja, aber nur als Gast, nicht als Moderator. Aber du hast bleibenden Eindruck hinterlassen bei Giga damals in der ersten Ausgabe. Ja, das stimmt wohl in jeder Hinsicht. Auch bei Microsoft. Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ja. So. Ja, cool. Deswegen hier heute hier zu Gast, wer es jetzt nicht erkannt hat, aus dem Geplänkel zwischen uns fünf, der Fabian, Mario und die Döler. Genau. Wie geht's euch denn heute? Warum sagst du euch zu ihm? Das verstehe ich auch nicht, aber also uns geht's gut. Eure Heiligkeit, wie geht es? Eure Heiligkeit, ja, das war jetzt dritte Person. Ich muss ja den Respekt zollen, der gebührt. Ja. Ja, wenn man jetzt dein wunderschönes Gesicht sehen würde, Fabian, dann würde man sofort wissen, ach, der Döler, ja klar. Bei der Stimme ist es noch nicht der Fall, aber das kriegen wir hin. Da arbeiten wir jetzt ja dran mit den nächsten 30, 35 Folgen, die wir geplant haben. No. Fabian, warum sollte man dich kennen? Erzähl mal. Oh, das ist aber eine komische Frage, oder? Ja, das ist echt komisch. Wieso sollte man ihn denn kennen? Warum, ich wüsste jetzt nicht, warum man mich kennen sollte. Also außer mir würde mal beruflich jetzt mal oder beruflich oder privat mit mir zu tun, aber darüber hinaus schwierig jetzt, warum man mich kennen sollte. Weiß ich nicht. Also mir würden spontan schon 20 Gründe einfallen, warum man dich kennen sollte. Ja? A? Für einen, nenn doch mal einen. Du sagst 20 Gründe und dann sagst du A? Genau. Ja, es ist doch logisch, oder? Ja, 20 Gründe und dann A. Ja, natürlich. A, weil Fabian Mario Döler, einer der lustigsten Menschen auf Twitter, auf der Welt ist. So, man soll ja nicht untertreiben, ne? Dann, weil er immer sehr schicke Turnschuhe trägt. Ja, oh, richtig, das ne? kann ich so unterzeichnen. Ja. Na gut, meistens. Ja. Na, da haben wir doch schon zwei total fantastische Gründe, die ich mir noch nie so, also jetzt, wo ich das höre, natürlich bin ganz, ganz stolz, ich bin fast gerührt. Ja, da kommt schon mal eine kleine. Auch die wichtigen Sachen einfach im Leben. Und für was hat man den gekannt bei der Beerdigung? Ja, Twitter und Turnschuhe. Okay, ciao. Ja. Schade. Naja. Fabian, jetzt sag mal, was machst du beruflich? Ich verkaufe diese modischen Lederjacken. Spitze, oder? Spitzengag. Ich mache, also neben diesen Lederjacken handle ich mit Turnschuhen und kümmere mich um die Pressearbeit bei diversen Computer- und Videospielen. Ja, wir haben dich ja gerade auf der Gamescom getroffen und da gab es so einen ganz schicken Stand in der Business Area und das war The Witcher 3. Was hast du denn damit zu tun? Da kümmere ich mich drum, zusammen mit Bandai Namco, die das Spiel in Deutschland vertreiben, um die PR. Sprich The Witcher 3, The Witcher Battle Arena und The Witcher Adventure Game, was ein Brettspiel ist. Und sorge dafür, dass alle, die sich für das Spiel interessieren, das sehen und sich darüber freuen. im besten Fall vielleicht auch noch Positives was dazu schreiben, filmen, erzählen und dass jeder glücklich ist, der an dem Spiel Interesse hat. Und dann vielleicht, sage ich mal so, auf lange Sicht auch ein paar Leute Interesse an dem Spiel haben, die das vorher nicht so auf dem Radar hatten, das dann alle brav kaufen und alle sind glücklich. Meinst du, das hast du mit dem Auftritt auf der Gamescom geschafft oder das habt ihr geschafft? Also ich kamen sehr viele glückliche Leute immer aus der Vorführung raus. Man muss immer ein bisschen aufpassen, wenn man über ein Produkt redet, an dem man selber dann irgendwie auch arbeitet oder wo man beteiligt ist. Aber da ich viele von den Leuten ganz gut kenne und auch nach mit denen offen reden kann, sag mal hier, sag mal die Meinung, ist es war es jetzt gut, fandest du es eher blöd, war echt positives Feedback und sogar am Schluss, wie wir einen US-Kollegen aus Versehen in eine deutsche Demo gesetzt haben, weil er kam eine Stunde zu spät irgendwie, weil er seinen Termin verpasst hat, wir haben gesagt, komm, dann machst du die Demo noch um 7. Und wir dann 10 Minuten drin saß und wir gemerkt haben, Moment mal, das ist ja alles auf Deutsch. Habe ich ihn dann irgendwie 40 Minuten später dann da an der Tür abgeholt von dem Kino, wo wir es vorgeführt haben, und er meinte, nee, war schon geil, obwohl er kein Wort verstanden hat. Und dann freust du dich natürlich. Also ich glaube schon, dass das sehr positiv ankam auf der Gamescom. Es gab ja auch bei einer Präsentation, ich glaube auf der E3 war das, auch ein Fauxpas mit The Witcher 3, da fiel komplett die Sprachausgabe aus. Das war auf der Comic-Con. Das Ah, war genau, auf der Comic-Con. genau bei dem Comic-Con-Panel. Da gab es wohl irgendwie trotz 500 Testläufen dann technische Schwierigkeiten, aber wir hatten dann die Stimme von Geralt war es, wenn ich jetzt nicht, ja genau, die müsste es gewesen sein, war da und der hat es dann quasi live vertont, was im Nachhinein eigentlich ganz lustig war. Gab zwar Leute, die gemeint haben, wir hätten es mit Absicht gemacht, aber dann willst du eigentlich doch nicht bei so einem großen Panel, was ja schon weltweit irgendwie geguckt und verfolgt wird, dann eine technische Panne haben. Also so weit geht es dann nicht, aber ganz gut gelöst Auf eigentlich. jeden Fall. Ich fand es sehr sympathisch und hat, glaube ich, eher dem Produkt eher gut getan und hat die Entwickler und den Sprecher halt und überhaupt alle, die damit zu tun haben, gut dastehen lassen. Sehr Ja, sympathisch. das muss dann immer so klappen. Ich glaube, wenn du es auch planst, dann hast du eben genau diesen Effekt nicht. Dann geht es, glaube ich, völlig in die Hose und alle sagen, was war denn das jetzt? Das glaube ich. Fabian, du hast ja jahrelang für Sega auch die PR gemacht und da gab es viele hochwertige Produkte, aber ich könnte mir vorstellen, es gab auch mal Was? Spiele Wo geht oder denn die Frage Produkte. jetzt? In welche Richtung geht das denn jetzt? Ja, es ist mir auch ein bisschen unangenehm, aber es gab Ja. auch bestimmt mal Situationen, an denen du von dem Produkt, was du ja als PR-Mann bewerben sollst und möglichst gut verkaufen sollst, naja, verkaufen kann man es vielleicht nicht sagen, aber zumindest den Journalisten nahebringen. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei The Witcher jetzt dir sehr leicht fällt, weil das, ich muss ehrlich sagen, und ich glaube, spreche auch für Julian, du korrigierst mich, wenn das jetzt falsch ist, dass wir von The Witcher 3 sehr angetan waren. Ja, ich habe es mir auch anschauen dürfen und war wirklich vollends überzeugt. Und ich freue mich auch sehr drauf. Im Februar, am 24., wenn ich jetzt nicht falsch beraten bin, soll Nee, es herauskommen. passt. Genau, ja. Genau. Also allein die Präsentation war wirklich der Hammer. Die offene Welt, alles ist vertont, die Quests und Pipapo. Ich freue mich sehr drauf, ja. Cool, da haben wir jetzt diese andere Frage auch total elegant umschifft und können wieder weiterreden über das aktuelle. Nee, du wolltest was, es läuft ja drauf raus, logischerweise, was denn dann ist, wenn du ein nicht so gutes Produkt, ne? Das war, glaube ich, der Hintergrund, oder? Richtig, genau. Hatte ich natürlich bei Sega nie, die waren ja alle geil, ne? Alles Bomben. Ja, zum Beispiel Ja. Sonic Dash oder Sonic Jump Fever. Das ist eines meiner Lieblings-App-Spiele. Ja, Moment. Ich höre schon diese Kritik da raus. Nein, kein Scherz. Ach so. Ja, da Auf ist der anderen nämlich Seite der. muss man tatsächlich sagen, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wo Sonic herkommt, wobei jetzt ist ja schon ein bisschen, ja, schade. Na, wo kommt er denn her? Er ist halt von links nach rechts gelaufen, ne? Und dann irgendwann ein bisschen abgestürzt. Ja, sicher. Also es hat nicht jede Serie hat die Transformation auf die damalige jeweilige Next Generation immer so gut geschafft. Ich persönlich war zum Beispiel auch nie ein Fan von Sonic Adventure, was ja immer noch ganz viele Leute feiern. Ich frage mich, ob die es wirklich mal gespielt haben. Das ist Also irgendwie, Sonic nee, also Adventure 2 fand ich klasse. Ja, ich ja, auch. es gibt auch Leute, ja, und Sonic Heroes war ja auch nicht so schlecht und also sowas ist immer Geschmackssache, ja. Aber um zurückzukommen auf Dash und auf Jump, die fand ich jetzt eigentlich ganz doch. Also gibt's deutlich Schlimmeres, ne? Auf jeden Fall. Ja. Generations fand ich großartig übrigens. Das war sehr gut. Er hat auch Spaß gemacht, dran zu arbeiten. War ein Oh, das spannendes war Projekt richtig irgendwie. klasse. Ja, stimmt. Hab ich gar nicht mehr dran gedacht an den Titel. Ja, stimmt. Der war richtig klasse. Aber das meine ich eben. Wie gesagt, auch wenn ich die Apps jetzt, die kleinen Applikationsspiele gar nicht schlecht finde, finde ich es einfach schade, dass wir nicht nochmal so ein Spiel vors Gesicht gesetzt bekommen. Du musst natürlich auch immer so ein bisschen den kommerziellen Hintergrund bei dem Ganzen sehen. Ne? Wie viel kaufen das dann und wie hoch ist der Entwicklungsaufwand? Und ohne dass ich jetzt da Zahlen im Kopf habe oder so, aber es ist halt schon ein enormes Risiko, so ein Projekt wie Sonic Generations, wo du so eigentlich so beiden recht machen willst, die dir den alten Sonic mögen, die dir den neuen Sonic mögen. Es gab es dann auch damals gar nicht für Wii, was es sicher auch nicht einfach macht. Und jetzt lachen natürlich alle und Wii und hin und her. Aber die Sonic-Spiele auf Nintendo-Plattformen funktionieren traditionell tatsächlich am besten. Ja, dafür hatte Ist das die so? Wii ja aber Deswegen. einen exklusiven Sonic-Titel, ne? Sonic und der Schwarze Ritter hieß das, glaube Genau, ich. und dann gab es auch noch Ach, das Geheimnis der Ringe. genau die, ja, was da nicht alles gab. Erinnerungen, nicht zu Colors, vergessen, oder? Mario und Sonic und Colors und. Also die kamen auch nicht alle ohne Grund. Das war irgendwie seit dem Ende der eigenen Hardware. Hat es dann irgendwie von Anfang an, auf GameCube ging es los, auch Shadow, was ja viele Leute aufs Übelste hassen, aber Shadow lief ja auf die, ich glaube, hat allein in den USA auf GameCube sich 1 Million Mal verkauft. Was, Das war aber nicht das mit dem Werwolf, oder? nee, Nee, das war das war Unleashed. Unleashed, ja, jetzt Unleashed, stimmen wir, genau. jetzt haben wir dann aber alle, jetzt wollen wir noch ein bisschen über Sonic 2006, finde ich, sollten wir noch ein bisschen reden und dann gehe ich auch ins Bett. Sehr gut. Sonic Lost Worlds, oder das war doch das letzte? Genau, das war das letzte Wii auf, U also das und erste für Wii U, genau, und jetzt kommt ja dann noch Boom! Sonic Boom, genau. Aber da habe ich nichts damit zu tun. Also Was das ich kommt da. ja, was ich ja sehr cool. Oh, Entschuldigung. Ja, go ahead. Was ich ja sehr cool fand, weil ich sehe es auch gerade neben mir liegen, war, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, und zwar ist das Sonic the Hedgehog and Mega Man Worlds Collide. Das ist ein sehr cooles Comic. Ich weiß gar nicht, wer das hierzulande rausbringt, aber in Amerika wird das von Archie Comics rausgebracht. Das ist halt so ein gesammelter Einband, wo Mega Man auf Sonic trifft und sehr coole Geschichte. Kenne ich nicht, nie, das ist komplett an mir vorbeigegangen. Also ich bin jetzt nicht so der Comic-Mensch, aber die klassischen Sonic-Sachen von Archie habe ich schon immer mitbekommen, auch beruflich bedingt. Aber das habe ich nicht mitbekommen. Am Ende gibt es auch einen Sonic versus Predator, von dem ich keine Ahnung habe. Das kenne ich aber auch nicht. Kann nur besser sein als Alien vs. Predator. Was ein trauriges Thema ist, das du da anschneidest. Ich hatte immer so große Hoffnungen, dass mal irgendwann der recht famose Alien versus Predator Comic einfach als Filmgrundlage herangezogen wird. Aber ich glaube, der war ihnen zu nah an Predator irgendwie dran vom Setting und deswegen gab es dann ja diese seltsamen, aber wollen wir nicht mehr länger drüber reden. Ne? Nee, die Filme waren echt nicht gut, aber das Spiel war, darf man gar nicht drüber reden, glaube ich. So. N weil das, ach so. Ach stimmt, von wegen, was für ein Spiel. Ja, die Ich Filme, finde weiß, ich, stimme ja, ich ich euch kenne jetzt zu. auch nur Also die Filme. die Filme fand ich auch jetzt nicht so gut. Ich habe mir ein bisschen mehr Schade, dass es da nie ein erwartet, Spiel dafür gab. aber. Ja, eigentlich Gab auch schade. Das nie. wäre Ja. bestimmt ziemlich Ich überraschend gut gewesen. glaube Ja. auch, aber es wäre wahrscheinlich, wäre es in Deutschland eh nicht erschienen. Denke ich mal. Wahrscheinlich nicht. Vermutlich. Nee, das kann gut sein. Wahrscheinlich hätte man ganze Köpfe mit Wirbelsäulen auf einmal Nee, kann ich mir rausreißen nicht. können. Kann ich Nee? mir nicht vorstellen. Okay. Nee. Was war die Frage anfangs? Wie sind wir jetzt auf AVP gekommen? Über den Comic und Sonic und Spiele, die. Stimmt, du hast Ich deine weiß Frage gar nie nicht. zu Ende formuliert, Tim. Spielt Genau. überhaupt keine Ich. Rolle, weil es läuft ja. Sehr Ja. gut. So, wenn Fabian Gut. redet, dann ist alles in Ordnung. So, wenn er Ja, aufhört, danke. dann, ja. Was war. So, also jetzt mal weiter hier. Wir haben ja gesagt, 50 Fragen mache ich. Und dann muss ich ja auch wieder, ne? PR und so, ne? Sehr gut. Ja. Gamescom, hier, erzähl Ja, wie mal. hast du die dann erlebt? Du hast ja nur an dem Stand abgehangen. Na, Zwischendurch eben bist du, glaube nicht. ich, mal. Eben nicht? Eben Erzähl doch mal. nicht. Also natürlich war ich da viel rumgehangen, aber du hast ja auch, also wir haben Dienstag schon Sachen gemacht, wir haben Dienstagabend was gedreht mit den Kollegen von Rocket Beans, Game One. Das war ganz lustig, abends Kenne so ich auf nicht. Was ist das diesen denn? Habe ich noch nie gehört. irgendwelche, die machen auch so mit, eigentlich ganz nette Leute, ich glaube, habt ihr auch mal welche im Podcast gehabt. Ja, komplett. Almost Döli habt ihr gemacht. Nee, das haben wir dann erst später gemacht. Das war so eine spontane Idee. Oder also halt die Umsetzung war dann eher spontan. Die Idee hatten wir schon länger. Und da gibt es diesen ganz, ganz langen Gang, der dann diese Rolltreppe und dann dieser lange gefließte, unendlich lange Gang, der immer so voll ist. Und der war Dienstagnacht recht leer. Dann haben wir eine Couch aufgebaut, haben da ein bisschen gedreht und gespielt und haben so ein kleines Studio dahin gebaut. Und dann, klar, Mittwoch war ich viel bei The Witcher, das lief so im Stundentakt, hast du da Termine gehabt. Du hast aber tatsächlich zwischendrin immer ein bisschen Luft quasi. Also sagen wir mal, es geht um 12 Uhr los und alle verschwinden dann in dem Kino. Dann hast du bis 12:30 Uhr, 12:35 Uhr hast du dann eigentlich Luft, kannst ein bisschen was anderes machen und dann kommen die wieder aus dem Kino raus, dann kümmerst du dich um Interviews und sprichst ein bisschen mit den Leuten. Und bin tatsächlich zwischendrin immer mal. Habe noch ein bisschen Sachen gemacht für Devolver. Das sind die Jungs, also der Publisher quasi von diesen Indie-Geschichten wie so Hotline Hotline Miami 2 Miami. oder Broforce, Not a Hero. Habe mit denen noch ein bisschen was gemacht. Dann halt wieder so durch diverse Sendungen und Streams durchgehurt. Das ist ja immer lustig, weil man da viele Freunde und Bekannte trifft. Und dann haben wir am Freitag haben wir noch das Almost Daily aufgenommen, relativ spontan mit Budi zusammen. Wo war ich denn da noch? Und abends, genau, abends war ich noch bei den Kollegen Kronk und Sarasa in der Sendung. Da haben wir auch noch irgendwas gemacht. Es war ein lustiger Freitag. Und Du wie ich bist dann ein wieder gern zurückkam, war die gesehener, Messe vorbei. auf jeden Fall bist du ein gern gesehener Gast. Das merkt man immer wieder. Überall sieht man dein Gesicht. Hast du da nicht schon selbst mal dran gedacht, irgendwas auf die Beine zu stellen oder mal aus der PR wieder rauszubrechen und vielleicht was in Richtung YouTube zu machen? Weil du Ja, bist ja Mensch, dann lass bist ja uns doch sowieso mal was ständig auf, bei ja, High Five und Co. genau, zu sehen. lass uns doch mal was auf YouTube machen. Ich glaube aber, also es fragen auch immer Leute, hast du irgendwie hier, hast du nicht, oder ich habe halt so ein Google-Profil und dann abonnieren irgendwelche Leute deinen Kanal, wo ich gar nicht wusste, dass ich den hatte, aber das ist wohl in dem Moment, wo du dich bei Google anmeldest und bei YouTube hast du den wohl. Aber das funktioniert, glaube ich, also gibt es da draußen echt viele Leute, die das richtig geil machen. Und die das auch einen ganzen Tag machen und die davon auch leben können. Oder die es trotzdem machen. Keine Ahnung, von was sie dann leben. Und ich glaube aber, das funktioniert bei mir nur so im Gespräch, also eher so als Gast. Ich bin gar nicht so, der da selber dann hier und jetzt mal erzähle ich euch mal Folgendes und mach folgenden Witz. Also so wie es jetzt in der Konstellation ist, wie wir hier gerade sprechen, ist es mir deutlich angenehmer, wenn ich mir jetzt Gedanken machen müsste. Wie ich das dann strukturiere, über was ich da rede. Also so alleine vor mich hin rede ich eigentlich eher ungern. Deswegen ist es immer ganz gut, wenn ich irgendwo zu Gast bin, weil du gerade gesagt hast, High Five oder jetzt bei solchen, diese Almost Döli-Geschichte. Das geht ganz gut, die kenne ich alle. Aber wenn ich das regelmäßig machen würde, so dass du jetzt sagst, dass du vielleicht davon auch irgendwie lebst, dass so der Hauptbestandteil ist, ich glaube, da könnte ich gar nicht genug Inhalte liefern. Es sind ja doch immer wieder die gleichen Geschichten, wie das damals so war. Aber die reichen ja. Weiß ich nicht, ob die reichen. Also ich bin immer extrem dankbar, weil man liest sich ja schon, wenn man jetzt sowas nicht so im großen Stil macht. Also wenn du jetzt irgendwie ein Flo, Liv Lloyd bist und hast dann 600.000 Replies auf deinen Tweet oder auf dein Video, dann kriegst du das natürlich nicht alles mit. Aber bei mir geht es ja, ich kann mir das immer anschauen, schaue mir jeden einzelnen Kommentar dann immer so an und habe echt das Glück, dass es immer dankbare, liebe Zuschauer oder Zuhörer sind und ich immer ganz nett behandelt werde und da freue ich mich. Ich glaube, wenn die immer so auf dich draufhauen würden, dann begeht man ganz schnell Suizid. Ja, manche, also wenige hauen ja drauf, so mit so einem Kolben zum Beispiel. Klar. Aber Aber also es muss ja auch, also ich lache ja auch viel. Tatsächlich ist dann immer so irgendwie, ich hatte es gestern, was macht denn dieser Spast hier in der Sendung? Geh raus aus diesem Kanal. Sowas habe ich dann schon immer gescreenshottet irgendwie und dann bist du immer bei WhatsApp oder sprichst mit irgendwelchen Freunden oder Freundinnen und dann kannst du das immer mal so einblenden. Der Döler, dieser Trottel, was will der da eigentlich? Also, das ist ja schon wieder ganz lustig. Ich meine, so ein bisschen Hass hast du immer, aber das ist Gott sei Dank die Minderheit. läuft doch. Naja. Und solange die Leute dich immer wieder einladen und so, Also solange man kannst auch was zu erzählen hat, du musst ja immer, die haben ja auch alle, ich würde es jetzt nicht als Problem, nee, Problem ist zu hart, aber die Herausforderung, da irgendwie immer ein bisschen was Spannendes einzubauen. Und wenn du eben sowas in der hohen Frequenz produzierst, dann ist es ja auch, da bist du ja dankbar, wenn du jemanden hast, der da mal in die Sendung kommt. Und ich bin ja eh irgendwie oft unterwegs und mache ich es halt manchmal so, wenn ich mit Entwicklern unterwegs bin, dass man halt sagt, komm irgendwie jetzt bei High Five oder ich bin eh in München, bin mit den Leuten auch privat ganz gut befreundet, dass du halt sagst, wir machen jetzt hier einfach mal so ein Format, beantworten ein paar Fragen. Das ist immer so dieser Klassiker, Leser, Zuschauer fragen was und du erzählst dann was dazu. Und dadurch, dass ich ja schon so uralt bin und das schon vergleichsweise lang mache, kann ich tatsächlich viel erzählen. Also da fällt mir schon immer irgendwie, noch fällt mir was ein. Wie lange hast du auch schon, das jetzt mittlerweile? Was sagst du? PR-Arbeit, wie lange machst du jetzt PR-Arbeit? Ich bin irgendwie, wie war denn das? Ich war so zur Jahrtausendwende, war ich in München, war dann irgendwie bei Future, glaube ich. Dann hat dieser Verlag dich. Also ich glaube, ich war, ich müsste da nachher nochmal nachschauen. Ich glaube, ich war so 2001 oder 2002, bin ich zu Codemasters. Mhm. Also so 12, 13 Jahre oder so. Ja, krass, also doch schon sehr, sehr lange dabei. Also schon ein Veteran der Szene sozusagen. Wenn man sich so überlegt, ja, und es passiert trotzdem immer wieder das Gleiche. Es dreht sich alles so schön im Kreis, nur mit neuen Formaten und Medien. Und es ging irgendwie, ich habe mich neulich, glaube ich, mit einem YouTuber drüber unterhalten. Da war es auch so, Mensch, hier, halt uns schlägt hier so der Hass entgegen und alles sind so, hier so ihr, das ist ja alles kein Anspruch und so ein bisschen Quatsch vor der Kamera. Und viele wissen immer noch nicht, wie sie uns richtig einordnen sollen. Und genau die gleiche Diskussion hatte man eigentlich damals auch, wie das so mit den ganzen Websites losging. Das weiß ich noch, damals auch bei Codemasters. Ich sage jetzt mal sinngemäß, ich nehme jetzt irgendeine Website, die es schon länger gibt. Sagst du hier, Gamers Global. Ne, sag mal als Beispiel, wer ja echt schon relativ lang dabei ist, ist ja zum Beispiel 4Players. Und dann so, ja, schick mir denen jetzt eine Preview-Version. Das war damals so halt die, oder kriegen das halt nur eine PC Games, GameStar und ein offizielles PlayStation-Magazin. Was macht man denn mit diesen Websites? Schickt man da eine Disk hin? Kommt man bei denen vorbei, wenn man mit dem Entwickler unterwegs ist? Oder fahren wir jetzt nur irgendwie zur Maniac als Beispiel? Und jetzt hast du wieder das so, ja, was machen wir denn jetzt hier? Machen wir jetzt ein Event, wo wir auch die ganzen YouTuber dann einladen? Oder wie schicken wir denen was zu und wann schicken wir das denen? Und es ist eigentlich genau, alle sind jetzt total aufgeregt, weil sich halt doch was ändert von den ganzen Konsumgewohnheiten, wie man sich also informiert über unsere Branche, so in dem Spiele-Entertainment-Bereich. Und jetzt ist wieder genau die gleiche Aufregung wie schon irgendwie 2000. Ach, was macht man denn jetzt mit denen? Ja, weiß nicht so recht, sind die jetzt seriös, unseriös? Deswegen lang dabei, aber eigentlich ist es immer wieder genau das Gleiche. Ja, als nächstes kommen dann die Twitch-Streamer oder was genau. Glaubst du? Ja, also ich meine, das ist ja, sage ich mal, eine Unterart, aber diese ganzen Stream, Let's Play, Live-Geschichten, ich meine, das ist ja absolut fantastisch, dass es das gibt. Wenn man sich das mal überlegt, also wenn man dann schon länger dabei ist, was für Informationsmöglichkeiten man früher hatte, da bin ich dann irgendwie an Bahnhofsbuchhandel gelaufen und habe mir, glaube ich, für unverschämtes 16,50 Mark die EGM, die Electronic Gaming Monthly, gekauft, die dann auch schon einen Monat alt war. Und mit dem Printvorlauf aus den USA wahrscheinlich die Informationen schon 3 Monate alt waren, aber gab halt nichts anderes. Deswegen ist ja eigentlich fantastisch, wenn du jetzt quasi da so aufwächst in dieser Generation, sondern wenn du jetzt so zwischen 10 und 20 bist, sag jetzt mal als Beispiel, 25, 30, egal, was du dann auf allen Kanälen, du kriegst alles, was du brauchst, alle Infos zu deinen Spielen, Demos gab es ja auch nicht in der Form. Das ist schon ganz gut. Absolut, also man würde es ja auch genauso machen, wenn man jetzt 13 Jahre alt ist, würde man sich jetzt auch die ganzen Let's Plays angucken von den Leuten, die man mag. So viele Leute schimpfen immer auf die neue Entwicklung, dass die Kids nur noch Let's Plays gucken, gar nicht mehr Spieletests lesen oder irgendwelche Berichte. Aber ganz ehrlich, das ist doch das Optimum, was man haben will. Man sucht sich das raus, was man sehen will. Und damals, also ich habe damals nur die Chance gehabt, Spielszenen zu sehen, später dann auf diesen DVDs, die bei den Spielemagazinen beilag, oder halt Giga Games damals noch. Genau. So ein absoluter Spartensender, Giga, NBC Giga. Also das anders konntest du gar keine Spielszenen sehen. Ja, das hatte ich noch gar nicht. Also da bist du schon wieder einen Schritt weiter. Wie ging denn das bei mir los? Dann irgendwann so 96, 95, 94, irgendwas so mit Internet, wo es dann mal so ein paar Sachen gab. Oder es lag meine VHS-Kassette auf irgendeinem so Nintendo-Magazin mit dabei. Was gab es denn noch? Genau, X-Base gab es ja noch, nicht zu vergessen. Diese Spielesendung, für die seid ihr aber alle viel zu jung. Und dann war es vorbei. Ich glaube, Thomas Gottschalk hat irgendwann mal auch so eine Telespielsendung moderiert. Die kannte ich aber wiederum nicht. Dafür bin ich dann sogar zu jung. Also ich kenne noch Hugo auf RTL 2, aber das ist ja dann nur ein so ein Spiel und Telefonquatsch. Genau, das fand ich immer schon recht cool. Du hattest da ein Videospiel und konntest es eben über Drücken. Man hat sich tatsächlich angeschaut. Spielen. Ja, genau. Es gab auch früher so ein Verkehrssendung für Kinder und die war immer so total auf, ja, hier aufpassen im Straßenverkehr und so weiter. Und ich kann mich erinnern, dass ich das nur geguckt habe, weil am Ende, die letzten 10 Minuten oder länger war das nicht, Mario Kart 64 gespielt worden ist, und zwar der Autobahn-Level. wo alles, was da in der Verkehrssendung gesagt wurde, über Bord geworfen wurde. Und scheißegal, ihr brettert jetzt einfach mal mit Karls über die Autobahn und schießt mit Panzern um euch. Und weil ich da sehen konnte, wie die Leute gespielt haben. Also mein Onkel hatte einen Nintendo 64 und ich spielte auch, aber ich wollte halt Mario Kart sehen. Und deswegen habe ich die Sendung. Da ging's los, ne? Ja. Genau. Ja, und das sind jetzt wirklich die Stars. Und ich sage aber auch, ist verdient, also echt cool, coole Formate, muss man auch erstmal machen, muss erstmal so groß werden. Und für mich waren damals aber auch die Leute von der Videogames oder so, das habe ich gelesen und habe mir dann gedacht, hier irgendwie der Martin Gaksch und der Vinnie Forster, da habe ich so hochgeguckt und habe gesagt, boah, geil, die testen schon die neuen Sachen und die spielen die schon. Und jetzt sagst du halt irgendwie, okay, ein Sarasa, Pizza Meat spielt die neuen Sachen und schaut die sich schon an. Cool, also das ist halt die Entwicklung und die haben das erkannt und machen das gut und auf jeden Fall ein spannender Prozess. Absolut, also man ist ja jetzt quasi das Gleiche, man schaut jetzt zu den Let's Playern auf als Kiddie und Wir haben auch auf die Redakteure geschaut und gesagt, okay, den kenne ich, ich weiß, dass der einen ähnlichen Geschmack hat wie ich, dem kann ich vertrauen und wenn der sagt, das Spiel ist gut, dann ist es auch vermutlich gut. Ja, also viele sind ja auch, also ich glaube, bei den Größeren, die eben dann so ein bisschen diese Unabhängigkeit haben, die suchen sich dann die Sachen tatsächlich auch immer noch so aus. Manchmal werden sie dann zwar irgendwie gedisst, wenn sie irgendeinen Mains, ich sag mal so ein Commerz-AAA drin haben, aber die ich kenne, mit denen ich mich unterhalte, die spielen halt Sachen, auf die sie Bock haben. Und dann ist schon so, wenn ich sage, hier, das ist, wie du es gerade richtig sagst, das ist mein Geschmack, dann weiß ich auch, wenn ich einen guten Freund habe, wo ich weiß, der hat den gleichen Geschmack und empfiehlt mir irgendwas, sagt, hey, den Film kannst du dir angucken. Sowas ist echt Gold wert. Du schaust da rein. Was noch dazu, sind die teilweise echt witzig und kreativ. Haben inzwischen auch natürlich deutlich mehr Budget dahinter, machen das Ganze recht, recht aufwendig. Und dann schaust du dir das an und denkst dir, das ist ja echt gut, was es da so gibt. Diese Zukunft, die da inzwischen, ne? Ganz verrückt. Ganz verrückt, auf jeden Fall. Ja. Fabian, ich freue mich auf jeden Fall immer, wenn was von dir zu sehen ist und wenn man deinen Blödsinn wieder zu hören kriegt. Manchmal nervst du auf Twitter vor allen Dingen, also in den sozialen Netzwerken. Kannst du einen schon manchmal ein bisschen ärgern? Ja, das will ich auch. Ja, das merkt man und es gehört aber auch irgendwie dazu, oder Julian? Ja, definitiv. Also ich muss sagen, ich finde es immer sehr amüsant. Also mich stört das gar nicht. Im Gegenteil, ich werde gerne geärgert. Ich sage auch immer, also mein so ein großes Vorbild von mir in Sachen Humor, Ricky Gervais, wo ich einfach sage, pass mal auf, wenn es nicht lustig ist, ist er das Geile bei Twitter, er kann es ja ausblenden. Kann er blocken, entfolgen, das ist ja alles nicht so schlimm. Also das geht ja. Das ist ja das Schöne bei diesem Format. Ich finde es immer ein bisschen schwieriger bei Facebook, wenn du irgendwie dann privat mit Leuten befreundet bist, du kannst die zwar auch ausblenden, aber die dann zu löschen, dann merken die das irgendwann, das ist so unangenehm. aber Twitter, mein Gott, ich habe das irgendwie, das lief bei mir immer so nebenher und dann ist es irgendwie immer mehr geworden und immer mehr und immer mehr und ich finde es halt auch so cool, dass du tatsächlich, ich meine, aber das ist auch der Sinn und Zweck von Twitter, du kannst halt mit so vielen Leuten so einfach und schnell mal kommunizieren und dann hast du ja auch eben Leute, die schauen dann irgendwie diese Sendungen und sind irgendwie Spielefan und finden sowas spannend und dann freuen die sich auch, wenn du sagst, hier, pass mal auf, so sieht's aus mit Witcher 3 und das kann ich dir sagen und die irgendwie sehr dankbar irgendwie, es ist so einfach, jemandem eine Freude zu machen, indem du einfach die Sachen liest und dich mit denen unterhältst und kann er eigentlich nicht besser sein, als wenn du jemand ne, quasi zum Nulltarif jemandem eine Freude machst. Perfekt, was willst du mehr? Wo ich dazu ja sagen muss, ich war sehr neidisch auf dich, als du gesagt hast, du hast das Spiel schon gespielt, den dritten Witcher-Teil. Ja, weil es sonst noch keiner gespielt hat, ne? Irgendwie, das ist so richtig angefasst, hat's noch gar niemand. Aber natürlich schauen wir uns das intern an. Du musst auch für solche Präsentationen das Ganze natürlich mal üben, damit du das auch kannst. Der Hintergrund, warum es noch keiner gespielt hat, ist aber eigentlich relativ einfach. Es ist halt so groß, dieses ganze Projekt, dass es relativ schwierig ist. Jetzt sagen wir, nehmen wir mal die Gamescom als Beispiel. Ich sage, hier, spielst doch mal. Was machst du denn dann in den? Sag mal, du hast jetzt mal Best Case, hast du 15 Minuten netto, das zu spielen. Weil dann kommt ja auch jemand anders und dann ist er. Und dann bist du da 15 Minuten rumgelaufen, hast 0,0002 Promille von dem Spiel gesehen und brauchst aber, ich sage jetzt mal, je nach Spiel unterschiedlich und ob du schon gespielt hast, brauchst aber irgendwie jetzt so eine gewisse Zeit, um dich an die Steuerung zu gewöhnen, um dich an das Verhalten zu gewöhnen, um die Menüs, Itemauswahl, um das alles ein bisschen zu verinnerlichen, um diesen Flow zu bekommen. Nicht, dass es kompliziert wäre, aber also, du lernst es ja auch ein bisschen so über einen Prolog. Und dann besteht halt die Gefahr, dass du ein echt schönes Spiel hast, jemand 15 Minuten so ein bisschen drumdrückt, weil nicht mehr Zeit ist. Und dann sagt er, naja, Und der erzählt es seinen Freunden und sagt, genau, ja, Witcher war ja so ein bisschen enttäuscht. Ja, Witcher, da bin ich dann da, also dumm. Da habe ich dann mit dem Schwert und dann war ich tot. Und das ist natürlich eine Spielerfahrung, die du nicht haben willst, weil das Spiel wirklich besser ist und auch was Besseres verdient. Und das ist einer der Gründe, warum es einfach noch keiner gespielt hat. Und dann ist auch so, dass CD Projekt schon sehr, sehr, sehr großen Wert drauf legt, was nach außen geht. Und da das Spiel de facto halt noch nicht fertig ist und wir noch einige Monate weg sind vom Launch, das ist so ein bisschen wie die Probefahrt mit dem Auto, wo du gerade die neue Achse eingebaut hast. Die ist an sich auch cool, aber die ist halt schon ein bisschen anders als vorher. Und wer vielleicht immer nur den Golf gefahren ist, und dann gibst du das auch nicht jedem, sag, komm, fahr mal 10 Minuten damit rum, dann steigst du da aus und in 2 Wochen erfahre ich dann, wie es dir gefallen hat. Das ist einfach ein Risiko, wo du sagst, das kannst du nicht eingehen. Also du weißt ja eigentlich auch wenn es jetzt natürlich ein sehr extremes Beispiel ist, aber eigentlich weißt du auch, dass die GTA-Spiele gut werden. Und die spielt auch keiner Monate vorher. Das stimmt natürlich. Das wird dem Ganzen nicht gerecht. Und also klar wird es die Möglichkeit noch geben, das Spiel dann irgendwann zu spielen. Aber es ist tatsächlich bei so einem Riesenprojekt unglaublich schwer, da irgendwie einen richtigen, also das richtig zu machen, so dass das dem Spiel gerecht wird. Ja, das hat man aber auch sehr gut in der Präsentation von Witcher 3 gesehen, die ihr auf der Gamescom gezeigt habt. Da wurde ja, glaube ich, nur eine Hauptquest gezeigt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also es war ja nur eine zusammenhängende Quest und nicht mehrere Quests. Und die hat ja schon über eine halbe Stunde gedauert. Wirklich nur da den Clan, ich glaube Johnny hieß er. Genau, Johnny seine Stimme wieder, genau, seine Stimme zu wieder geben zu beschaffen, und dann zu den Hexen. Mit der Frau zu reden, die dann die Hexen bekratzt. Der Waldgeist, da war genau, echt stimmt. Genau, also, das und ich habe es echt schon, ja. Ja, das kann man ja nicht mal ansatzweise in eine Spielsession packen, um da mal einen Eindruck zu gewinnen. Das geht ja auch einfach gar nicht, ich meine. Nee, also wir haben jetzt ja auch das waren ein bisschen mehr, als waren so um die 40 Minuten. Wir haben jetzt 35 Minuten davon auch veröffentlicht und dann siehst du ja, was das schon für Umfänge sind und was da alles drin steckt. Und ich sag mal, also ich war seinerzeit, wo ich es gespielt habe, einen Tag im Studio und habe einiges einfach mal so ein bisschen ausprobiert. Aber das ist halt so schwierig, jemanden eigentlich mehrere Tage das vorab spielen zu lassen. Und das müsstest du aber, damit er auch wirklich abschätzen kann. Ich sage jetzt mal, stimmt alles, was erzählt wird? Ist es so groß? Kann man das alles machen? Gibt es so viel? Hallo? Hallo, Fabian, du bist gerade weg. Witcher 3, Skype. In jedem Fall ein sehr tolles Spiel. Danke, Herr Fabian. Da hat Skype den guten Fabian Döhler gerade gekickt, scheinbar. Verschluckt. Naja, so gerade zumindest an meinem Ende scheint er noch dem Gespräch verbunden zu sein. Ich könnte einfach mal jetzt testweise auflegen und direkt wieder anrufen und du schneidest das dann. Was sagst du? Ja, wir können das jetzt auch drin lassen. Sollen wir ruhig mal, ist doch spannend jetzt. Versuch nochmal ihn jetzt ist, zu erreichen. Spannung pur. Live. Oh, hallo? Hat den Anruf verlassen. Genau, und jetzt rufe ich ihn nochmal neu an über dieses Skype. Neue Technologie, so ist es. Ja, da ist er wieder. Hallo Fabian. Mensch, Leute, ich glaube, da hat jemand einfach, das ist halt CD Projekt, hört ja immer mit. Und ich habe gesagt, Mensch, der erzählt ja aber viel. Der kommt jetzt gleich an diesen Punkt. Embargo-Döler. Und ja, ist er wieder weg. Das ist ja fast wie bei Radio Nukular. Ich dachte, das wäre Absicht gewesen. So. Und da komme ich an diesen Punkt und ich dachte, er hat jetzt mit Absicht einfach nichts mehr gesagt, um so einen Gag aufrechtzuerhalten. Aber nein, ich rufe ihn nochmal an. Wir müssen uns aber gleich schnell von ihm verabschieden, damit wir noch... Ich glaube, wir sollten nicht mehr über Witcher 3 reden. Es scheint irgendwie nicht zu gefallen, dass wir so viel über das Spiel hier verraten. Da wollte ich eigentlich noch wissen, wie lange er ungefähr die Spielzeit einschätzen würde, denn erste Vermutung vom Entwickler selber sind ja über 100 Stunden, wenn man nur die Hauptgeschichte machen möchte. Da bin ich ja wieder, Mensch. Ich habe Stichwörter gesagt, die sofort wieder dazu geführt haben, dass ich aus dem Podcast geschmissen wurde. Aber irgendwas mit 100 Stunden habe ich gehört. Ja, Witcher 3, oder? Also das hat ja schon Project Red gesagt, dass man es wahrscheinlich dann wirklich alles erleben möchte, weit über 100 Stunden da reinstecken muss. Ja, also es hängt echt stark von der Spielweise ab, aber die haben auch gemeint, selbst wenn du einen Speedrun machst, brauchst du ewig und dann ist es ja auch so, und ich muss natürlich jetzt immer ein bisschen aufpassen, was ich sage, weil sonst heißt der lobt jetzt wieder hier das Spiel und wird dafür bezahlt und bla bla bla bla bla. Ja, du musst tatsächlich sehr krass aufpassen. Also, du bist noch da, ich dachte. Ja, es passiert ja auf einer Buchreihe auch. Also, da ist relativ viel dahinter, sage ich mal, was so Charakter- und Story-Entwicklung angeht. Was ja manchmal bei Videospielen ein bisschen kurz kommt. Und dann ist es auch so, das ist halt kein Spiel, sage ich jetzt einfach mal, wo dann auch einfach so Sachen wegklickst, wo du sagst, was ist denn das für ein langweiliges Gelaber? Also was ich jetzt alles bis davon gesehen habe, so bislang, merkst du halt schon, dass bei der Charakterentwicklung und bei dem Charakterdesign Leute dahinter schreiben, die dahinter stehen, die eben einen Background haben in der Geschichte, die eben auch Autor sind, die selber schon mal sowas in der Richtung studiert haben und die halt auch wissen, wie du eine Geschichte erzählst, wie du einen Charakter aufbaust, wie du Spannungsbögen aufbaust. Ja. Gibt unheimlich viele Quest-Designer, also ein deutlich höherer Anteil im Vergleich zu anderen Entwicklungen. Und das merkst du dem Spiel auch an. Also, ich sag mal, du liest da natürlich auch so ein bisschen mit und lässt dir eine Geschichte erzählen, was natürlich auch zur Spielzeit beiträgt, aber ohne dass du den Eindruck hast, da ist jetzt erstmal eine Stunde Geschmarre und was soll das eigentlich alles? Und es ist jetzt eine künstliche Spielzeitverlängerung. Im Gegenteil, es ist echt ganz gut gemacht. Jo, Und ich das bin auch hat man erst ja über, schon am ja. zweiten Witcher-Teil gemerkt. Das wollte ich Entschuldigung, gerade das ist sagen, ja, der war fantastisch. genau. Genau, ja. Und da hatte ich noch eine Frage zu. Ich hoffe, das ist keine saublöde Frage, für die mich jetzt Witcher-Fans reißen werden. Ich habe den ersten Teil nicht wirklich gespielt. Und Ja, den schade. zweiten Teil habe ich auch noch nicht durchgespielt. Ich habe mich jetzt seit der Gamescom wieder hintergesetzt. Wie wird es dann mit dem dritten Teil? Genau. Nein. Die junge Dame, die man ja auch im Trailer sieht, ist das, ich weiß nicht, ob man überhaupt verraten darf, weil ich habe sie bis Ja, darf man jetzt. verraten, darf man Okay, verraten, das klar. ist Ja. Geralts Schwester, oder? Es ist Siri. Heißt das ja? Nee, es ist, also Das ist du die wirst jetzt vom schon, iPhone. du wirst jetzt, genau, das ist die Stimme, ja, richtig, jetzt hättest du nicht verraten sollen, das ist die Stimme, die im iPhone deine Fragen beantwortet und die auch im dritten Teil eine sehr wichtige Rolle spielt. Okay, also habe ich aber nichts in Teil 1 und 2 verpasst, denn da ist die Figur noch nicht vorher aufgetreten. Nee, also generell, ich meine, verpasst hast du natürlich schon ein bisschen was, Nein, nein, aber habe ich sie nicht verpasst im ersten und zweiten Teil, weil sie nee, da gar das, nicht also auftritt. du kannst es einfach so spielen. Und das, was du verpasst hast, muss natürlich jetzt immer ein bisschen aufpassen, dass man immer nicht zu viel verrät und erzählt, weil sich dann Leute, manche mögen sich da aufregen, manche regen sich zu Recht auf. Aber das Spiel hat einen sehr großen Prolog-Teil. Das ist immer so ein bisschen, ich glaube, aufgrund von Metal Gear sind da viele so, oh Gottes Willen. Ja. Aber den habe ich mir auch schon angeguckt und du kannst tatsächlich spielen, den dritten Teil, ohne dass du stundenlang belehrt wirst. Also sie kriegen das auch, da merkst du wieder, dass gute Autoren dahinter sind. Sie kriegen das ganz gut hin, dass du dann in diesen dritten Teil reinstartest, auch wenn du jetzt die ersten zwei nicht gespielt hast. Natürlich wäre es jetzt vermessen zu sagen, es bringt dir gar nichts. Also es ist immer so, es gibt Sachen, da ist es schon ganz gut, so Momente im Spiel, wenn du die ersten beiden kennst, logisch. Ja. So kleine. Aber du kannst Monkey Island 2 spielen und es ist ein fantastisches Spiel. Ich habe das jetzt mal so als Beispiel. Ich glaube, aber es funktioniert. Aber wenn du halt Monkey Island 1 gespielt hast, ist Monkey Island 2 schon noch ein bisschen besser. Das stimmt, das stimmt. Also nicht falsch verstehen, auch um meine Ehre ein bisschen zu retten. Ich werde die Teile auf jeden Fall noch vor dem Erscheinen des dritten Teils durchspielen. Ja. Aber ich bin eben noch nicht so weit. Und deswegen hatte mich einfach nur interessiert, ob man die gute Dame, wie gesagt, die mit den grauen Haaren, auch schon im ersten oder zweiten Teil vorkommt. Naja. Dass wenn das alle, sag ich mal, Sorgen sind, also du musst, wenn du die Zeit nicht hast, musst du es nicht zwingend weiterspielen. Und ich schicke dir dann noch 4 Wochen nach Release von Witcher 3 ein Muster und dann kannst du da. Genau, die Muster werden erst nach Release versandt. Das ist immer ein Ja, gutes Zeichen für Qualität. genau. Ja, die Muster gibt es bei GameStop und Nippon Dreams und MediaMarkt, um mal alle zu bewerben, die mir so einfallen. Ja. Nee, musst du die Muster ja schon so verschicken, dass die Leute Zeit haben, das Spiel ausreichend zu spielen vorher. Ja, aber gerade jetzt bei The Sims 4 kam ja gerade die News, dass EA das erst nach Release oder zum Release direkt versendet. Das heißt, man erhält das Muster erst, ich habe es jetzt auch bestellt beim Presseserver, man erhält das Muster erst, nachdem der Release war. Großer Aufschrei, ne? Ja, und Ja. meistens ja auch zu Recht, oder? Das ist doch Klar, meistens aber kein gutes jetzt Zeichen. nur mal davon ausgegangen, nicht, ich sage jetzt mal bewusst nicht am Beispiel von Sims 4. Du hast jetzt einen anderen vierten Teil und du weißt intern, dass der nicht gut ist und nicht gut ankommen wird bei Spieletestern. Beim Markt draußen, also bei den Leuten vielleicht aber schon, könnte der schon kommerziell erfolgreich werden. Wer Macht möchte Sinn. denn dann die Verantwortung übernehmen, zu sagen, ich schicke den aber trotzdem raus und weiß, dass ich vor Veröffentlichung schlechte Ergebnisse bekomme, die dazu führen, dass ich im Normalfall weniger Spiele verkaufe oder der Handel vielleicht sogar sagt, der sowas ja auch liest, nee, da bestellen wir jetzt mal nicht so viele, weil das ist ja nur eine 4 von 10, als Beispiel jetzt mal. Also das bezieht sich jetzt bewusst nicht auf Sims 4, weil ich es nicht gespielt habe und die Hintergründe nicht kenne. Aber ich weiß, das ist so ein Verdacht, den man dann nur sagt, hier ist ja komisch. Kenne ich ja auch. Und deswegen, das ist ja echt schwierig. Du kannst sagen, naja, eigentlich musst du es ja immer rausschicken, weil du, aber musst du das wirklich? Also bist du gezwungen quasi, wenn du eine Pizzeria aufmachst und du weißt, dein Koch taugt nichts, der jetzt am Wochenende irgendwie da ist, dass du vorher sagst, komm mal vorher zum Testessen vorbei und schreib dann bitte auf Yelp, wie scheiße der ist. Wenn du es vorher schon weißt, es geht in die Hose. Genau, also da, das wollte ich gerade sagen. Da verstehe ich auf jeden Fall die PR und das macht so gesehen, wenn es denn so ist, wie du sagst, auch Sinn. Und da überschätzt sich, glaube ich, die Journalie, wenn man das so sagen darf, manchmal selbst und sieht es Ja. so, als sei es ihr Recht darauf, das Testmuster Tage oder Wochen vorab zu bekommen. Klar. Und das ist Jetzt schlage ich definitiv nicht der natürlich die Fall. Brücke und haue zu einem Teil wieder alles kaputt, was ich gerade gesagt habe, weil ich ja selber auch mal auf der schreibenden Seite war und das super toll und spannend fand. Jetzt ist es natürlich auch so, dass dann, sagen wir mal, 4 Wochen später hat die Pizzeria einen total geilen Koch und du hättest gern, dass auf Yelp einer schreibt, Alter, geh da mal hin, die machen am Samstag auf, ich war da schon, es ist fantastisch. Und dann sagt er vielleicht, ja, Moment mal, aber neulich, wie ich hingehen wollte, hast du ja gemeint, geht nicht. Und dann sage ich doch jetzt, mache ich auch mal nichts. Also es hat ja immer so zwei Seiten, ne? Aber da gibt es einfach keine perfekte Lösung. Wenn du jetzt in einer Firma bist, der das irgendwie egal ist, die das sagt, dann schickst du immer alles vorher raus und hältst nichts künstlich zurück. Und dann quasi in guten und wie in schlechten Zeiten. Oder du hast nur gute Produkte, das ist natürlich auch toll. Sagen wir, wenn du jetzt mal Beispiel, du bist jetzt irgendwie bei Rockstar, wo einfach die Gurkenquote so niedrig ist, dann ist es auch so, wenn du es halt nicht vorher rausschickst, weißt du halt, okay, man will halt nicht, dass das Ding irgendwie im Netz steht, man will nicht, dass irgendwie die Leute nicht genug Zeit damit verbringen oder wie auch immer, oder man hat es einfach nicht nötig. Es ist immer so ein bisschen individuell davon abhängig. Ich weiß dann nicht, wie es jetzt zum Beispiel bei einem die Sims 5 dann sein wird. Jetzt müssen wir erstmal abwarten. Ich weiß nicht, ob das Vierer, wann kommt es raus? Hat es schon jemand getestet oder ich habe es da Nee, wie nicht mehr gesagt, das weiter verfolgt? hat noch keiner getestet, weil die Testmuster erst nach Release verschickt Okay, werden. und Release ist wann jetzt 4. irgendwie? September. Genau. Okay, naja. Warten wir mal den 5. September ab, ne? Genau. Wobei es wird am 4. sicher schon welche geben, weil du über den Großhandel gibt es dann wieder so ein paar Experten, die gute Kontakte haben, die können sich dann irgendwie ein paar Tage vorher besorgen. Ja, aber gerade was online registriert werden muss, da können Sie ja immer noch sagen, ne, das geht vorher nicht. Gar kein Also, schlechter Punkt. SimCity war ja auch so ein Fehlstart. Und Stimmt, wenn du sind es ja die vorher gleichen besorgt hast, kann, Entwickler. ja. Ja, Maxis. naja, wir werden das mal weiter beobachten, würde ich sagen. Hoffen wir mal, dass es keine Enttäuschung wird, wie es Ich jetzt. bin sehr zuversichtlich. Ich habe auch noch nie einen Sims-Teil gespielt, muss ich dazu sagen. Ich habe den ersten gespielt. Aber die sollen alle ganz fantastisch sein. So, Hört mal. das ist doch mein Schlusswort. Ja. Fabian, vielen Ja. Dank, dass du da warst. Ja, Man gerne. kriegt dich ja Sorry für die kaum vielen, gestoppt. für die Unterbrechungen, ne? Aber das war halt, wie das ist, es einfach, ich bin da inzwischen, ne? Dann schreiten die da radikal ein. Ja, aber xvideos.com während des Podcasts anzusurfen ist natürlich auch nicht für die Skype-Qualität förderlich. Ich dachte, ihr merkt es nicht, aber was willst du machen, ne? Tja. Ja, waren aber, also ich schicke euch nachher nochmal den Link, richtig coole War neue gut? Sachen im Ja. VIP-Bereich, ja. Kannst du direkt in 1080p 60 Frames. Kannst du da, also, Machen. ja, ich weiß, was ich heute noch mache. Fabian, alles Ja, klar. ne? Super. Bedanke ich mich auch für die Einladung und Gastfreundschaft. Gerne, gerne. Und dann spielen wir alle Sims 4 und Witcher 3 und spätestens da unterhalten wir uns dann wieder, wie es uns denn gefallen hat. Gute Idee. Machen wir. Also bis Ja. nächste Woche. Ja, freue ich mich. Sieh zu. Jo, Bis dann. ciao. Ciao. So, und da geht er wieder. Tschüss, Fabian. Ja, ein lustiger Geselle. Lustig war es auch wieder in der heutigen Folge Gamerscore. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie Nein. gesagt, der. Nein, Nein. Julian. Sei doch Ga nicht so ein. Was ist heute mit dir los? Gamerscore, das ist so ein bisschen Sesamstraße hier, oder? So. Oh, Fifi, was ist denn? Ich krieg meine Schnürsenkel nicht zu. Oh, was ist denn mit dir los? Komm, ich helf dir mal. Jetzt, wo du es sagst, ist es eigentlich so ziemlich. Ja, Man könnte oder? Samson mit Julian austauschen und Tiffy mit Tim Fifi und mit dir. ja, ich bin rosa, habe eine beschissene Frisur und man sieht nie meinen Unterkörper. Zum Oh, Glück. das tut mir sehr leid. Und jemand hat seine Hand in meinem Arsch stecken. Ja, auf. Ich würde sagen, mit dieser Anekdote verabschieden wir uns auch für heute. Vielen Dank an alle, wie immer, fürs Zuhören. Mittlerweile sind wir ja wunderschön in einen sehr hohen Zuhörerbereich gerutscht. Gerne weiter so. Wir freuen uns immer wieder, euch zu entertainen. Und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Bis dann. Ich meine, jetzt ziehe ich erstmal meine Hose aus, denn mir ist so scheiße warm in dem Bums hier. Ohne Kack. Wieso ziehst du deine Hose aus? Weil hier so warm ist. Ja. Oh, jetzt hast du es natürlich noch aufgenommen. Du bist so ein Spaß. Ich dachte, wir wären raus.